Guten Tag. US-Außenministerin Hillary Clinton spricht in Genf gerade mit ihrem russischen Kollegen Sergei Lavrov. Was erwarten Sie von diesem Gespräch? Wird es warm und herzlich? Gibt es ein Tauwetter? Tauwetter würde zu große Erwartungen wecken. Da haben wir übergroße Vorbilder in den 50er und 60er Jahren. Aber nach ein paar Monaten des Stillstandes in der Substanz und auch überhaupt der Gespräche gibt es nun wieder Gespräche. Auch der NATO-Russland-Dialog wird wieder aufgenommen. Und das deutet darauf hin, dass es bei Meinungsunterschieden, die es nach wie vor gibt und auch in Zukunft geben wird, eben auch eine gemeinsame Teilmenge an Interessen gibt zwischen der NATO und zwischen der Russländischen Föderation, zwischen den Vereinigten Staaten und zwischen Russland. Das betrifft vor allen Dingen die übergroßen Krisengebiete Afghanistan, Pakistan, nicht mal in einem Abendzug, aber auch die Frage Nuklearisierung Iran. Und in diesen beiden Fällen vor allen Dingen gibt es so starke gemeinsame Interessen, dass die Wiederaufnahme des Dialogs geboten scheint. Ist das auch die gebotene Art und Weise, sich auf die gemeinsamen Interessen zu besinnen? Na, wenn man gemeinsame Interessen hat und Interessenunterschiede in anderen Fragen, muss man reden. Und nachdem man ein paar Monate wenig miteinander geredet hat, kommt man jetzt wieder zu der Ansicht, das mit Reden zu versuchen. Ich denke, dazu gibt es keine vernünftige Alternative. Auch das wird nicht dazu führen, dass man in allen Punkten einer Meinung ist. Aber gerade in den Fällen Afghanistan und dort die Kombination Befriedung, soweit es geht, der Zivilbevölkerung und Auswertung von Stabilitätszonen, einerseits und andererseits Bekämpfung der Taliban und zweitens das große Problem Nuklearisierung Iran, gibt es eine sehr starke gemeinsame Teilmenge von Interessen und das muss ausgedehnt werden. Beim Iran sind die USA ja auf die Russen einen Schritt zugegangen. Es hat die ersten Abrüstungssignale gegeben bei der höchst umstrittenen geplanten Raketenabwehr stationiert in Europa. Aber da war die Antwort aus Moskau eher verhalten. Warum? Traut man den Amerikanern nicht? Man traut ihnen nicht so ganz, weil man nie dort in Moskau verstanden hat, dass diese Einrichtungen in der Tschechischen Republik und in Polen primär oder überwiegend mit Iran zu tun haben. Man hat immer den Verdacht, dass es da um die Einhegung oder Beschränkung von russischen militärischen Optionen geht und hat ja dann unseligerweise direkt am Tage der Wahl von Obama in Form von einem Statement des russischen Präsidenten Medvedev gesagt, man könne auch Raketen in Kaliningrad stationieren. Also da ist Misstrauen sehr stark in Moskau in dieser Frage und in anderen. Man fühlt sich überhaupt insgesamt seit dem Ende des Kalten Krieges über den Tisch gezogen. Man fühlt sich zu kurz gekommen, gerade im Bereich der Sicherheitspolitik. Das hat viel mit Perzeption, mit Empfindung, mit Empfindlichkeiten zu tun. Und dem kann man nicht beikommen durch Gesprächsabbruch. Deswegen ist eigentlich auch gerade in Fragen der Sicherheitspolitik, der Rüstungskontrollpolitik, die Wiederaufnahme des Gesprächs von großer Bedeutung. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es nur noch eine Supermacht, die USA. Da gibt es natürlich Verletzungen. Was ist aus Ihrer Sicht der richtige Weg, den Russen auf Augenhöhe zu begegnen? Zu sagen, ja, Russland ist wieder eine Supermacht? Oder indem man sagt, mehr Multilateralismus, die USA geben diesen Status der Supermacht auf? Nein, ich denke, es ist relativ weitgehender Konsens auch in Europa, dass es die eine große Supermacht heute nicht mehr gibt. Es gibt auch den Kalten Krieg nicht mehr und damit auch nicht mehr die bipolare Konstellation, die es 40 Jahre lang gab. Es gibt aber auch nicht die eine Macht, die übrig geblieben ist. Es gibt eine viel komplexere Situation auf dem internationalen Spielfeld von mehreren staatlichen Mächten, von großen Finanzmächten, von Nichtregierungsorganisationen. Das ist eine Konstellation, wie wir sie eigentlich in dieser Form noch nie gehabt haben. Und gerade in dieser Lage macht Gesprächsabbruch oder Gesprächsverweigerung von beiden Seiten, auch die Russen neigen zum Teil dazu, keinen Sinn. Wir müssen versuchen, wieder anzuknüpfen an dem, was vor ein paar Jahren war. Wir müssen versuchen, gemeinsame Teilmengen zu identifizieren. Wir dürfen niemandem hinterherlaufen oder nach dem Munde reden. Das auch nicht. Aber Isolation, gegenseitige Isolation macht keinen Sinn. Wir müssen wieder dazu kommen, gemeinsam die Probleme anzugehen, die gemeinsame Probleme sind. Nun stecken alle gemeinsam in der Weltfinanz- und Wirtschaftskrise. Erhöht das den Druck, aufeinander zuzugehen, das Problem gemeinsam zu lösen? Ja, auf alle Fälle, weil wir erleben, dass kein Land, keine Gesellschaft, kein Wirtschaftszweig verschont bleibt von dem, was wir seit einigen Monaten erleben. Wir haben einen Ketteneffekt über alle Branchen, über alle Länder, über alle Gesellschaften hinweg. Das betrifft auch China, das betrifft auch Brasilien, das betrifft Südafrika, das betrifft Russland und die westliche Welt, also die OECD-Länder sowieso. Und wir müssen gemeinsam darüber nachdenken, ob es Möglichkeiten gibt und welche das denn sein könnten, die Auswüchse der Finanzspekulationen einzuhegen und auch, ob wir in der Lage sind, internationale globale Regelungen zu finden, diesen Auswüchsen Einhalt zu gebieten. Und da ist Russland auch interessiert, da ist auch die USA interessiert und auch die Europäische Union. Das heißt, wenn es nicht diese psychologischen Empfindlichkeiten und zum Teil Verletzungen gäbe aus den vergangenen Jahren, wären wir schon weiter. Aber es gibt sie, deswegen die Gesprächseiszeit für ein paar Monate. Wenn das jetzt an ein Ende käme, denke ich, wäre es für alle Beteiligten überreif und gut. Professor Klaus Siegbers vom Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin. Vielen Dank, Professor Siegbers. Gerne. Wir haben Professor Siegbers in Hongkong erreicht. Die schlechte Telefonqualität bitten wir zu entschuldigen. Das war die Ortszeit von Deutschland Radio Kultur. Nach den 18 Uhr Nachrichten gibt es aus der jüdischen Welt. Christopher Ricke wünscht ein schönes Wochenende.